Telekom Fernsprecher Gabriele Hosel Promenade an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören noch einige wartende Passanten, die hier auf ein Taxi zu warten scheinen. Was bei diesem Lauwetter kein Spaß ist. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.